1. High obsetzte sein Reed Forten Sprach. 2. So war Gottlebt, der mir mein Recht verweigert und mein Seel tief betrübt hat. Schwor ich. 3. Solange mein Lebensatem noch vollständig in mir ist und Gott's Horch in meiner Nase wild. 4. Wer denn mein Lippen kein Unrecht sprechen und mein Zunge keinen Betrug planen. 5. Es ist undenkbar, dass ich uch Recht gebe, bis zu meinem Tod word ich mein Unschuld nicht aufgeben. 6. Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und word sie nicht loslassen, mein Gewissen klagt mich an keinem meiner Tagen. 7. Mein Feind soll als schuldig gelten, und mein Weide Sacker als ungerecht. 8. Welch Hoffnung bleibt dem Gottlosen, wenn Gott in das Leben nimmt und sein Seel entzieht. 9. Word Gott sein Flehen erhoren, wenn in die not überkommt? 10. Kann sich am Allmächtigen erfreuen oder Gott Jedesite anrufen? 11. Ich word uch über Gott's Markt belehren und nicht verbergen, was der Allmächtig beabsichtigt. 12. Hat dies all selbst gesehen, warum gebt uch dann solch eitlen Gedanken hin? 13. Dies ist das Schicksal des Bösen Menschen bei Gott und das Erbe, das Tyrannen vom Allmächtigen empfangen. 14. Wenn viel kinder hat, sind sie für das Schwert bestimmt und sein Natch kommen werden nicht genug brot haben. 15. Die Überlebenden seiner Family werden von der Pest begraben und sein Witwen werden kein Totenklage halten. 16. Selbst wenn Silber wie Sand und Kleider wie Lehm anhofft. 17. Sam Melter ist known, damit der gerecht sich damit kleidet und der from das Silber verteilt. 18. Sein Haus ist so zerbrechlich wie ein Spinnennetz oder ein Einfach Hut, die ein Wachter bort. 19. Erlegt sich rein schlafen, doch word es nicht wieder tun, wenn sein Organ offnet, ist nicht mehr da. 20. Schrecken überfallen in wie ein Flut, und in der Nacht reist in ein Sturmwind fort. 21. Der Ostwind hebt in Emper und tragt in Devon, sternt in Weg von seinem Platz. 22. Erbarmungslos schludert der Wind in Umher, so dass vor seiner Gewalt fliehen muss. 23. Dann klatschen die Lutuberin in die Hand und pfeifen in von seinem Wohnort Weg.